Bertolt Brecht, Die Mutter, frei nach Motiven aus dem Roman von Maxim Gorki. 1905, das Jahr der antizaristischen Revolution. Die Industriestadt Twer. In seinem Roman beschreibt Maxim Gorki die Arbeitervorstadt. Tagtäglich erklangen in der rauchigen, öligen Luft über der Arbeitervorstadt die zitternden, heulenden Töne der Fabriksirene. Und ihrem Ruf gehorchend kamen aus den kleinen grauen Häusern gleich erschreckten Küchenschaben finstere Menschen auf die Straße gelaufen, die ihre Muskeln durch Schlaf nicht hatten erfrischen können. In der kalten Dämmerung gingen sie auf der ungepflasterten Straße zu den hohen Steinkäfigen der Fabrik, die sie mit gleichmütiger Sicherheit erwartete. Düster und streng schimmerten undeutlich die hohen schwarzen Schornsteine, die sich wie dicke Pfähle über der Vorstadt erhoben. Abends stieß die Fabrik die Menschen, gleich übrig gebliebenen Schlacken aus ihrem Steinschoße aus und verrußt mit schwarzen Gesichtern, in denen die hungrigen Zähne schimmerten, gingen sie wieder durch die Straßen und verbreiteten in der Luft den klebrigen Geruch des Maschinenöls. Wieder war ein Tag von der Fabrik aufgezehrt. Die Maschinen hatten aus den Muskeln der Menschen so viel Kraft gesogen, wie sie brauchten. Der Tag war spurlos aus dem Leben ausgelöscht. Der Mensch war dem Grabe wieder einen Schritt näher gekommen. Doch er sah jetzt den Genuss des Ausruhens, die Freuden der rauchigen Schenke dicht vor sich und war zufrieden. Die durch Jahre aufgespeicherte Müdigkeit hatte den Menschen die Esslust geraubt. Und um essen zu können, tranken sie viel und reizten den Magen mit scharf beizendem Branntwein. Begegneten sie einander, so sprachen sie über die Fabrik, über die Maschinen, schimpften auf die Meister. Ihre Reden und Gedanken beschäftigten sich nur mit Dingen, die die Arbeit betrafen. Kaum das vereinzelte Funken unbeholfener, kraftloser Gedanken in dem langweiligen Einerlei der Tage aufleuchteten. Nach Hause zurückgekehrt, zankten sie sich mit den Frauen und schlugen sie oft, ohne die Fäuste zu schonen. Die Jugend saß in den Wirtschaften oder veranstaltete Reihe um abendliche Zusammenkünfte, spielte Harmonika, sang hässliche, unanständige Lieder, tanzte, führte schmutzige Reden und trank. Von der Arbeit erschöpft wurden die Menschen schnell berauscht und in ihrer Brust erwachte eine unverständliche, krankhafte Gereiztheit, die einen Ausweg forderte. Sie griffen krampfhaft nach jeder Möglichkeit, dieses Gefühl der Unruhe zu entladen und fielen wegen geringfügiger Kleinigkeiten ergrimmt wie wilde Tiere übereinander her. So entstanden blutige Schlägereien. Mitunter endeten sie mit schweren Verletzungen, hin und wieder aber auch mit einem Totschlag. In den gegenseitigen Beziehungen der Menschen überwog das Gefühl lauernder Gehässigkeit. Es war ebenso eingewurzelt wie die unheilbare Müdigkeit ihrer Muskeln. Die Menschen wurden mit diesem Seelenleiden als Erbteil ihrer Väter geboren. Es begleitete sie wie ein schwarzer Schatten bis zum Grabe und trieb sie im Laufe des Lebens zu einer Reihe von Handlungen, die durch ihre sinnlose Grausamkeit abscheulich waren. Das Saufen und die Schlägereien der Jugend schienen den Alten durchaus in der Ordnung. In ihrer Jugend hatten die Väter getrunken und gerauft und sie waren von ihren Müttern und Vätern ebenfalls geprügelt worden. Das Leben war von jeher so gewesen. Es floss wie ein trüber Strom, gleichmäßig und langsam, Jahr aus, Jahr ein dahin und wurde durch die starre, uralte Gewohnheit Tag für Tag ein und dasselbe zu denken und zu tun, gänzlich in Fesseln gehalten. Und niemand hatte das Verlangen, eine Änderung zu versuchen. Bisweilen kamen Leute von auswärts in die Vorstadt. Zuerst lenkten sie die Aufmerksamkeit einfach dadurch auf sich, dass sie Fremde waren. Sodann weckten sie durch Erzählungen von den Stellen, an denen sie gearbeitet hatten, ein leichtes, oberflächliches Interesse für sich Schließlich aber verloren sie den Reiz der Neuheit. Man gewöhnte sich an sie und sie wurden nicht mehr beachtet. Aus ihren Erzählungen ging hervor, dass das Leben des Arbeiters überall gleich war. Wenn dem aber so war, worüber sollte man da reden? Doch mitunter erzählten einige von ihnen etwas, wovon man in der Vorstadt noch nie gehört hatte. Man stritt mit ihnen nicht, aber man hörte ihre seltsamen Reden misstrauisch an. Diese Reden erregten bei den einen blinde Wut, bei den anderen dumpfe Besorgnis. Die Dritten endlich beunruhigte ein leichter Schimmer von Hoffnung auf etwas Unklares. Und sie begannen noch mehr zu trinken, um die unnötige störende Unruhe zu vertreiben. Die Menschen hatten sich daran gewöhnt, dass das Leben sie mit stets gleichbleibender Kraft niederdrückte. Sie erwarteten keine Änderung zum Bessern und glaubten, alle Veränderungen könnten nur den auf ihnen lastenden Druck vermehren. Hatte der Mensch dieses Leben 50 Jahre lang gelebt, starb er.